Die uralten, allen arischen Stämmen gemeinsamen Lehren über Weltentstehung, Erd-, Menschheit- und Rassengeschichte, Untergang von Atlantis und so weiter, die in den chaldäischen, akkadischen und ägyptischen Bibliotheken und griechischen Schriften niedergelegt waren, wurden zuletzt durch die Juden, und zwar zuerst durch Esra, etwa 500 vor Christus, bearbeitet. Es ist nach den Geständnissen der Juden selbst eine geschichtliche Tatsache, dass Esra in der Zeit des persischen Königs Artaxerxes die jüdischen, die biblischen Bücher auf seine Art aus den chaldäischen Schriften zusammenstellte und aus ihnen eine scheinbar harmonische Geschichte der Schöpfung und der jüdischen Rasse machte. Siehe Blavatsky Band 3, Seite 173. Es kann durch Tatsachen erhärtet werden, dass die biblischen Pseudopersönlichkeiten und ihre Geschichte aus arischen Mythen und Sagen entlehnt sind. Gewisse Teile des Alten Testaments sind nach dem Nachweis des Theologen Lanz Liebenfels den Werken der Griechen Musäus und Orpheus entnommen. Die jüdische biblische Geschichte ist nichts als eine Sammlung geschichtlicher Tatsachen, die aus anderer Leute- und Völkergeschichte in jüdischem Gewande bearbeitet wurde, um das jüdische Tschandala-Volk als das erste und wichtigste, von Gott stammende und auserwählte Volk der Erde erscheinen zu lassen. Also ein ganz nichtswürdiger Literaturdiebstahl und Betrug und eine Urkundenfälschung jüdischer Priester und Schriftgelehrter. Dazu durchsetzten die jüdischen Fälscher die alten arischen Schriften mit einem Schmutz, der auf unser deutsches Volk in hohem Grade entsittlichend eingewirkt hat. Auch das Buch Hiob ist uralt und nicht jüdisches Geisteserzeugnis. Es erzählt von ausgestorbenen Tieren, die in der Tertiärzeit lebten. Siehe hierzu das Buch Ebeta, die Erde und unsere Ahnen, Seite 118. Nach 2. Könige 22 wurde im Tempel ein uraltes, vermutlich eingemauertes Buch gefunden, das der hebräische Hohepriester Hilkia nicht zu lesen vermochte. Offenbar war es in einer Sprache der von den Hebräern unterjochten Urgermanen geschrieben worden und musste von dem Schreiber Safan erst übersetzt werden. So kam germanische Lektüre in hebräische Hände. Für das Alte Testament wird der Leser den durch die Juden verübten Literaturdiebstahl und die gemachten Fälschungen ohne weiteres gelten lassen müssen. Die Ergebnisse der Ausgrabungen im Orient können die Juden und orthodoxen Geistlichen nicht ableugnen. Wie aber steht es mit dem Neuen Testament? Jesus war selbst in die uralte arisch-atlantische Weisheit eingeweiht. Auch er gab seine Lehren nicht der Öffentlichkeit preis, sondern äußerte sie nur in Gleichnissen, Fabeln und Allegorien. Siehe Matthäus 13, 10 und folgende und 35, Markus 4, 10 und Lukas 8, 9. Daher seine Mahnung an die Jünger, ihr sollt die Perlen nicht vor die Säue werfen. Siehe Matthäus 7 und Markus 4, 2 bis 12. Er verbietet ihnen ausdrücklich zu sagen, dass er ein Christus sei, das ist ein Adept, ein Initiierter, ein Eingeweihter, und die den Initiierten bekannten okkulten magnetischen Heilkräfte besitze und anwende. Siehe Matthäus 16, 20, 12, 16 und 9, 39 sowie Markus 14, 3 und 3, 12. Nach den clementinischen Homilien sagte Petrus, Jesus hätte seinen Jüngern befohlen, die Geheimnisse, die er ihnen vertraulich erklärte, für ihn und die Söhne seines Hauses, also die Arier, zu hüten. Auch Goethe hatte seine wichtigsten Erkenntnisse versteckt, freilich aus Furcht vor dem ihn mit dem Tode bedrohenden Illuminaten- und Jesuitenorden. Man lese hierüber die greulichen Enthüllungen von Rektor Ahlwardt in seinem Buch »Mehr Licht«, Dresden 1910. Offenbar kannte Jesus auch das uralte Buch Enoch, weil dieses mit dem Evangelium Johannes manche Ähnlichkeit besitzt. Nun erklärt sich auch die merkwürdige Verwandtschaft und zum Teil die Gleichheit seiner hohen sittlichen Lehre mit der von Konfuzius, Lao Tse, Buddha, des ägyptischen Totenbuches und der Psalmen. Diese waren Gemeingut der arischen Initiierten und dem Inhalt nach im Wesentlichen gleich. Da die hebräischen Priester fürchteten, er könne die Wahrheit sagen und ihrem Volksbetrug ein Ende bereiten, musste er sterben. Siehe Evangelium Johannes 11,50. Paulus sah in Christus nur eine verkörperte Idee. Wie seine allegorischen Worte zu deuten sind, das wolle man bei Lanz Liebenfels nachlesen. Das Buch Offenbarung Sankt Johannes, eines von der christlichen Kirche heilig gesprochenen jüdischen Kabbalisten, ist eine Version, eine Übersetzung und Umänderung des Buches Enoch, eines apokryptischen, das ist geheimen, verborgenen, von der späteren christlichen Kirche nicht in die Bibel aufgenommenen Buches, das den Initiierten und den jüdischen Kabbalisten wohl bekannt war und die chaldäische Kopie eines noch älteren arischen Werkes ist. Kapitel 12 der Offenbarung Johannes mit Epistel für den Sankt Michaelistag kommt ohne Zweifel von den babylonischen Legenden und ist auf einem von dem Assyriologen George Schmidt gefundenen Tontafelbruchstück erhalten. Siehe Blavatsky Band 2, Seite 401. Jenes Buch Enoch, in dem sich auch Teile der Evangelien finden, schildert auch die Geschichte des auserwählten arischen Volkes, für das sich die Juden betrügerischerweise ausgeben, bezieht sich ausdrücklich auf die initiierten atlantischen Arier, schildert die Bestrafung der gegen die Rassegesetze sich versündigenden atlantischen Arier und den Untergang von Atlantis. Der Apostel Judas und viele Kirchenväter erwähnen es als ein heiliges Buch und die ersten Christen nahmen es unter die heiligen Schriften auf. Nach Blavatsky Band 2, Seite 84 ist das Buch Enoch ursprünglich indischen Ursprungs und geht auf die Zeit vor der Zerstörung von Atlantis zurück. Die angeblichen Weissagungen in der Offenbarung Johannes sind nichts anderes als in der Zeitform der Zukunft geschriebene atlantisch-arische Geschichte und Geheimlehre. Darum also wurde das Buch Enoch nicht unter die biblischen Bücher aufgenommen und dem Volke das Lesen der Bibel verboten. Es sollte die Wahrheit nicht erfahren, damit das die Kirche zu seinem Werkzeug erniedrigende Judentum an der Erreichung seiner Weltherrschaftspläne nicht gehindert werde. Darum auch hat die Kirche allüberall in rohester Weise, auch im alten Deutschland, Schriftwerke ariosophischen Inhalts als heidnische und Teufelswerke zerstört, so auch in Mittelamerika ganze Wagenladungen und in Granada in Spanien 80.000 arabische unersetzliche Handschriften und so weiter. Kein Strahl des göttlichen Geisteslichtes sollte in die jüdisch-römisch-kirchliche Sklavenschar fallen. Für die Tatsache der jüdischen Bibelfälschungen seien hier etliche Belege angeführt.